Good morning, everyone. Guten Morgen alle miteinander. It's so good to see all of your faces again. Es ist so schön, eure Gesichter wieder zu sehen. We just love to come to Austria. Wir lieben es, nach Österreich zu kommen. And of course, I miss my grandbaby and my son. Und natürlich vermisse ich meinen Enkelsohn und meinen Sohn. But I want to thank you today for your prayers. Aber ich danke euch heute so sehr für eure Gebete. I never thought I would be alive this long. Ich hätte nie davon geträumt, so lange am Leben zu bleiben. My cancer journey has been 11 years now. Meine Reise mit dem Krebs, die dauert jetzt schon 11 Jahre lang. And you're probably saying, is she ever gonna die? Und ihr fragt euch vielleicht schon, wird sie dann irgendwann mal sterben? How much longer do we have to pray for her? Wie viel länger müssen wir noch für sie beten? But I know it's only through your prayers. Aber ich würde sagen, das ist nur durch eure Gebete. That I am lifted up. Dass ich mich erhoben fühle. The body of Christ is so important. Der Leib Christi ist so wichtig. And I'm so thankful to have the prayers. Und ich bin so dankbar für eure Gebete. Because they lift you up. Weil sie auch euch erheben. And that's why we gather together. Und deswegen kommen wir zusammen. All the more as the day approaches. Immer wieder, wenn der Tag herankommt, umso mehr jeden Tag. Because for me, without fellowship, I'm lost. Weil ohne Gemeinschaft bin ich verloren. So many of my friends have died in the last year. So viele Freunde von mir sind im letzten Jahr gestorben. Maybe you know some of these people. Vielleicht kennt ihr ein paar dieser Leute. Jill Hamilton was here a couple of years ago. She came while she was having treatment. Jill Hamilton war hier vor ein paar Jahren, als sie in Behandlung war. She loved Pastor Rob and the ministry. Und sie hat Pastor Rob und diesen Dienst hier geliebt. And New Year's Eve I got a phone call. Und im Neujahr habe ich eben einen Telefonanruf bekommen. From her husband, a pastor. Von ihrem Ehemann, der auch ein Pastor ist. He said Jill died this morning. Und er hat gesagt, Jill ist diesen Morgen gestorben. We had just seen her in Oklahoma. Und wir haben sie gerade eben erst in Oklahoma gesehen. She was fine. Ihr ging es gut. And then all of a sudden she was gone. Und auf einmal war sie weg. So many have gone, and I thought I would go before them. Viele sind schon gestorben, und ich dachte, dass ich eigentlich vor ihnen sterben werde. But he has given me extended time. Aber er hat mir eine Zeit verlängert. He has given me grace. Er hat mir Gnade gegeben. And I am so thankful. Und ich bin so dankbar. You know, we pray, my husband and I, every morning for everyone. Mein Mann und ich, wir beten jeden Morgen für alle. And we pray that God will use us as witnesses. Und wir beten, dass Gott uns als seine Zeugen verwendet. But then when somebody asks me to witness, I go into a panic attack. Aber wenn mich jemand drum bittet, Zeugnis zu geben, dann bekomme ich immer so eine Panikattacke. Oh God, what am I going to say? Oh Gott, was soll ich sagen? I don't know what to say. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Well, I don't have a testimony. Ich habe kein Zeugnis. But we do have a testimony. Aber wir haben ein Zeugnis. And we are here visiting and heading for Greece. Und wir sind hier zu Besuch und wir reisen dann weiter nach Griechenland. This is our mission field. Das ist unser Missionsfeld. And this will be the fourth year that we have gone. Und das ist dann das vierte Jahr, in dem wir dorthin fahren. For you, those of you that are new. Diejenigen von euch, die vielleicht neu sind. I had cancer in 2002. Ich habe Krebs in 2002. And chemo and radiation and lumpectomy. Und Chemotherapie und Strahlungstherapie. But it already spread to my lymph nodes. Aber das ist schon bis zu den Lymphknoten verbreitet gewesen. And they said you have less than 20% to live 5 years. Und die Chancen stehen zu 20%, dass du vielleicht noch 5 Jahre leben wirst. Well, here I am. I'm still trucking. Aber ich bin immer noch hier. But you know, when you get a perilous trial. Aber wenn du diese Therapie machst, also eine schwierige Herausforderung vor dir hast. It changes your priorities. Dann verändert das deine Prioritäten. All of a sudden now. Auf einmal. You are have to be prepared to go to heaven. Musst du dich wirklich darauf vorbereiten, in den Himmel zu gehen. You ask, what is your will, God? Und du fragst Gott, was ist dein Wille? And everything else goes into the shadow. Und alles andere tritt in den Schatten. But the trials are meant to grow us. Aber diese Anfechtungen sind dazu da, damit wir wachsen können. We need the trials to grow. Wir brauchen diese Anfechtungen, um zu wachsen. We don't grow without them. Und ohne sie wachsen wir nicht. In the trial, in diesen Anfechtungen, the Lord enables us to go forward. Da bemächtigt uns sein Wort, weiterzugehen. He enables us to go over the obstacles. Und er ermächtigt uns, dass wir die Hindernisse überwinden. He conforms us into his image. Und er verändert uns oder verwandelt uns in sein Ebenbild. And he transforms us. Und er verwandelt uns dabei. He gives us resurrection power. Er gibt uns wieder Auferstehungsmacht. And you know, we all have an expiration date. Und wir alle haben ein Ablaufdatum. You go to the grocery store and you look at the package. Du gehst auf den Supermarkt und schaust dir diese Packung an. We all have an expiration date. Und wir alle haben ein Ablaufdatum. So we should not fear death. Wir sollen uns vor dem Tod nicht fürchten. The first thing the enemy attacks you with in a trial is fear. Das erste, mit dem der Feind dich in so einer Anfechtung angreift, ist Furcht. And the fear is very real. Und diese Furcht ist sehr real. But in 2 Timothy 1:7 it says God has not given us the spirit of fear. Aber in 2. Timotheus 1:7 heißt es, dass Gott uns nicht einen Geist der Furcht gegeben hat. And he never lets us stay in fear. Und er lässt uns nie in der Furcht zurück. He lifts us out of the fear. Er erhebt uns weg von der Furcht. And we begin to soar like eagles. Und wir segeln dahin wie Adler. Blowing in the wind. Und vom Wind weggeweht. We overcome it. Wir überwinden sie. Then the enemy projects obstacles. Und dann wird der Feind dir Hindernisse in den Weg legen. He comes after you with all kinds of obstacles. Und er rennt dir nach mit allen möglichen Arten von Hindernissen. We were preparing to come to Greece this time. Wir haben uns vorbereitet, um nach Griechenland zu fahren dieses Mal. We had two car accidents. Wir hatten 2 Autounfälle. My husband fell into a pile of wood and was in the hospital. Mein Mann ist in einen Holzstapel hineingefallen und musste deswegen in ein Krankenhaus. And we were thinking we can't go. Und wir haben schon gedacht, wir werden es nicht schaffen. And I've been on chemotherapy now for 8 months. Und ich bin seit 8 Monaten in der Chemotherapie. Because when we went to Greece last fall. Weil als wir letzten Frühling, Herbst nach Griechenland gereist sind, I got a pleural effusion. Habe ich so eine mehrfache Infusion bekommen. This is when your lungs fill up with fluid. Also das heißt, dass wenn die Lungen sich mit Flüssigkeit füllen. I had to have a pleuridesis. Und darauf brauchte ich diese Pleuriditis. And they said I shouldn't fly. Und sie haben mir geraten, nicht zu fliegen. So I'm thinking of all this and I'm saying to my husband. Und ich habe über all das nachgedacht und habe zu meinem Mann gesagt, I'm so tired from the chemo. Ich bin so müde von der Chemotherapie. Even though it's shrinking the cancer, auch wenn es den Krebs schrumpft, it's killing my good cells. Aber es tötet eben auch meine guten Zellen. I said to him, I can't go. Ich habe ihm gesagt, ich kann nicht gehen. I lie on this recliner all day and I'm too tired to do the laundry. Also ich muss fast den ganzen Tag liegen und ich bin so müde, um die Wäsche zu machen. Surely God must not want us to go this time. Ich bin sicher, Gott will nicht, dass wir dieses Mal gehen. And so he said, let's go to God and ask. Und er hat mir geantwortet, okay, dann gehen wir zu Gott und fragen ihn. So I talked to him. Und ich habe mit ihm geredet. I talked to him all the time. Ich habe mit ihm die ganze Zeit geredet. Just as a normal person. So wie ein normaler Mensch. He's not an imaginary person. Er ist keine imaginäre Person. I'm talking to someone that's real. Ich spreche mit jemandem, der real ist. And I say to him. Und ich sage ihm. I can't go. Ich kann nicht gehen. I'm too tired. Ich bin zu müde. You do everything in order. Bring alles in Ordnung. Surely you want me to rest. Du willst sicherlich, dass ich mich ausruhe. And then I praise him. Und dann fange ich an, ihn anzubeten. Because I realized I was always just asking him what he could do for me. Weil ich ihn immer nur gebeten habe, Dinge für mich zu tun. So I didn't know how to praise him. Und ich habe nicht gewusst, wie ich ihn anbeten soll. I started with, God, you're good. Ich habe damit angefangen zu sagen, Gott, du bist gut. You're great. Du bist groß. And now what do I say? Und was soll ich jetzt sagen? So I thought about the alphabet. Und jetzt habe ich an das Alphabet gedacht. And I thought of each letter. Und ich habe in jeden Buchstaben durchgegangen. And for each letter I thought of something to praise God with. Und mit jedem Buchstaben habe ich ein Wort gefunden, mit dem ich Gott preisen like kann. The letter G, he gives us grace. Der Buchstabe G, er gibt uns Gnade. He gives us grace in every trial. Er gibt uns Gnade in jeder Anfechtung. And then I think the letter F. Dann denke ich an den Buchstaben F. He fights for us. Er kämpft für uns. He fights for us in the battles. Er kämpft unsere Schlachten. And N, no weapon formed against us prospers. Und N, keine Waffe, die gegen, also für, gegen uns bereitet wird, hat Erfolg. And L, he loves us with an everlasting love. Und L, er liebt uns mit einer immerwährenden Liebe. Praise you, God. Thank you, Jesus. Ich preise dich, Gott. Ich danke dir, Jesus. And P, I think of the great power he gives us. Und P, ich denke an die Macht, die er uns gibt. And the authority when you witness. Und die Autorität, wenn du Zeugnis gibst. And so I go to him and say, I want to go. Und so gehe ich zu ihm und sage, ich will gehen, aber in meinem Geist. But my flesh is weak. Aber mein Fleisch ist schwach. So we open the Bible. Ja, dann öffnen wir die Bibel. And something happens. Und etwas passiert. His presence shows up. Seine Gegenwart erscheint. It changes everything. Und das ändert alles. We cry out to God in our weakness. Wir rufen aus zu Gott in unserer Schwäche. We're in pain and dilemma. Wir sind, haben Schmerzen und sind in einem Dilemma. And then something happens. Und auf einmal passiert etwas. His presence comes in. Seine Gegenwart kommt herein. We open the book and it says, wir öffnen das Buch und es dort steht, we just open the book. Wir öffnen das Buch einfach. We want an answer. Wir wollen eine Antwort. He says, und er the first sagt, sentence, dass der erste go into Satz, the field. Geh hinaus ins Feld. Go into the field. Geh hinaus ins Feld. Lodge in the villages. Geh zu den Dörfern. Wohne in den Dörfern. And I say, okay. Und ich sage, okay. Are you sure? Bist du sicher? Could you just ask one more time, Don? Don, können wir ihn noch einmal fragen? I'm so tired. Ich bin so müde. How will I have energy to travel? Wie kann ich die Energie aufbringen, um zu reisen? Peter's not here. Peter ist nicht da. I'll have to figure it all out. I can't do it. Und ich muss das alles planen und ich kann das nicht. So we ask one more time. Und wir fragen ihn noch einmal. And he says, und er sagt, day, am nächsten Tag, we open the book. Wir öffnen wieder das Buch. Just anywhere. Irgendwo. He says, the fields are white. Und er sagt, the harvesters are few. Die Felder sind reif, aber der Arbeiter sind wenige. Go. Geht. So, I got my marching orders. Und so habe ich meine Marschbefehle erhalten. And so we overcome the obstacles. Und so überwinden wir die Hindernisse. How? Wie? Not by ourselves. Nicht durch uns selbst. Through the presence of Christ. Durch die Gegenwart Christi. His presence. Seine Gegenwart. It's all about his presence. Es geht nur um seine Gegenwart. A little while ago I was hurt very much by something. Vor einer Weile hat mich etwas sehr stark verletzt. I was in so much pain. Ich hatte nicht so viele Schmerzen. Rejection. Ablehnung. And I couldn't get a handle on it. Und ich konnte das nicht in den Griff kriegen. I was crying all the time. Ich habe viel geweint. And I kept going to God saying, take this from me. Und ich bin immer wieder zu Gott gegangen und habe gesagt, nimm das weg. And it wouldn't go away. Aber es ging nicht weg. I couldn't sleep. Ich konnte nicht schlafen. I couldn't eat. Ich konnte nicht essen. I was in stress. Ich hatte wirklich einen Stress. And finally I poured my heart out again to God. Und dann habe ich wieder mein Herz vor Gott ausgegossen. God, did you hear what that person said? Ich habe gesagt, Gott, hast du gehört, was diese Person über mich gesagt hat? I'm so angry. Ich bin so zornig. I'm so mad. Ich bin richtig verrückt vor Zorn. Can you change this person? Kannst du diese Person bitte ändern? I feel so rejected. Ich fühle mich so abgelehnt. I'm so angry. Ich war so zornig. And then I said, und dann habe ich gesagt, oh God, I'm angry. Oh Gott, ich bin so zornig. I am wrong. Ich liege falsch. I give my anger to you. Ich gebe dir meinen Zorn. Instantly, the pain lifted. Und sofort ist der Schmerz weggegangen. Instantly, sofort ist der Schmerz. I was in the presence of God. War ich in der Gegenwart Gottes. When you're in the presence of God, nothing matters. Wenn du in der Gegenwart Gottes bist, dann spielt nichts mehr eine Rolle. There can be a nuclear bomb exploding in your in heaven. Da kann eine Atomexplosion sein und du bist im Himmel. You're in ecstasy. Also du bist hier auf Ecstasy. It doesn't matter. Not that ist Ekstase. Okay, Entschuldigung. Ist in Ekstase. With the presence of God, you can do anything. Mit der Gegenwart Gottes kannst du alles tun. And the trials are really the best portion that we can get. Diese Trübsale sind wirklich das beste Teil, was wir bekommen können. Greater the trial, greater the reward. Je größer diese Anfechtung ist, desto größer ist die Belohnung. We should embrace the trials. Und wir sollen diese Anfechtungen umarmen. They are to improve us. Die sind dazu da, um uns zu stärken. Grow us. Damit wir wachsen. And I love my husband. Ich liebe meinen Ehemann. I love my life. Ich liebe mein Leben. My children. Meine Kinder. And all those baby grandchildren. Und all diese Baby-Enkel. Nothing more precious than their faces. Es gibt nichts Kostbares für mich als ihre Gesichter. But it doesn't match the presence of God. Aber selbst das reicht nicht heran an die Gegenwart Gottes. I just live for those moments. Ich lebe für diese Momente. The presence of God. Die Gegenwart Gottes. And this is what he's given me in the trial. Und das ist es, was er mir in diesen Schwierigkeiten gibt. I would never wish that he takes the trial away. Ich würde mir niemals wünschen, dass er diese Schwierigkeiten von mir wegnimmt. Because he causes us to soar like an eagle. Weil die bewirken, dass wir fliegen können wie die Adler. And so we all need to try to be in his presence. Und deswegen müssen wir alle versuchen, in seiner Gegenwart zu sein. Just talk to him. Rede einfach mit ihm. Then he bends down low. Und dann beugt er sich tief herab. And he hears our cry. Und er hört unseren Schrei. And he lifts us up. Und er hebt uns hoch. Thank you. Danke. Danke. Das war sehr berührend. We'll just follow the same line. Wir gehen in der Richtung weiter. Last week, letzte Woche we were talking about the 10 virgins, haben wir über die 10 Jungfrauen gesprochen. And there were 10 virgins and they were all waiting for the bridegroom. Da gab es 10 Jungfrauen, die alle auf den Bräutigam gewartet haben. They were all perfect in God's eyes. Die waren alle vollkommen in Gottes Augen. This is how God sees us. God sees us as virgins. Und so sieht Gott uns. Er sieht uns als Jungfrauen. In Christ. In Christus. He sees us without spot and without sin. Er sieht uns ohne Flecken und ohne Sünde. He sees us as he sees Jesus. Er sieht uns so wie er Jesus sieht. That's how God sees us. So sieht Gott uns. And yet there are foolish and there are wise children of God. Und doch gibt es närrische und weise Kinder Gottes. Five of them were foolish and five of them were wise. Fünf von ihnen waren närrisch und fünf von ihnen waren weise. And I'm not going to repeat the message, but the point was this. Botschaft wiederholen, aber der Punkt war daraus, that God loves us, dass Gott uns liebt, because he's love. Weil er Liebe ist. And God is kind to everyone. Und Gott ist freundlich allen gegenüber. Because he is love. Weil er Liebe ist. But God does not honor everyone. Aber Gott ehrt nicht alle. God only honors those who honor him. Gott ehrt nur die, die ihn ehren. 1 Samuel chapter 2 verse 30. 1. Samuel 2 Vers 30. And when the five virgins went away to buy oil, und als die fünf Jungfrauen weggingen, um Öl zu kaufen, and then came back, und dann zurückkamen, the bridegroom had already entered into the wedding feast. Ist der Bräutigam schon zum Hochzeitsfest gegangen. And the door was closed. Und die Türen waren verschlossen. And when the five foolish virgins returned, und als diese fünf närrischen Jungfrauen zurückkamen, and they had been waiting for him to come, und die haben auf ihn gewartet, dass er kommen möge. But they had one problem. Aber sie hatten ein Problem. They didn't take it serious enough. Sie haben es nicht ernst genug genommen. They were not ready. Sie waren nicht bereit. His coming was not such a high priority that they were ready. Sein Kommen war nicht so eine große Priorität für sie, dass sie sich dafür vorbereitet hätten. Und sie haben gegen die Tür geklopft und gesagt, Herr, lass uns rein. And he turned to them and said, und er hat sich zu ihnen gewandt und hat gesagt, I do not know you. Ich kenne euch nicht. Which means, was bedeutet, I do not honor you. Ich ehre dich nicht. Was not the same as in Matthew 7. Das war nicht dasselbe Wort wie in Matthäus 7, where Jesus says, I don't know you, depart from me. Wo Jesus sagt, ich kenne euch nicht, weicht von mir. The Greek word is different. Das griechische Wort ist anders. The writer is the same, he's Matthew. Aber der Schreiber ist dasselbe, es ist Matthäus. And Matthew chooses a different word. Und Matthäus verwendet oder wählt ein anderes Wort aus. That can also mean to honor. Das eben auch heißen kann zu ehren. So all of us here rejoice in Jesus. Alle von uns hier, wir freuen uns in Jesus. If he returned today or if he was coming, we'd all be happy. Wenn er heute kommen würde, würden wir uns alle freuen. But when we actually see him, aber wenn wir ihn wirklich sehen würden, it will be revealed that many of us were wise and many of us were foolish. Es wird offenbaren, dass viele von uns weise sind und viele von uns närrisch sind. Because we understood the kindness of God in our life. Weil wir verstehen alle die Freundlichkeit Gottes in unserem Leben. It's a huge mistake. We understood God's kindness toward us. Das ist ein großer Fehler. Also wir verstehen Gottes Freundlichkeit uns gegenüber. As a sign that He honors us. Als Zeichen, dass er uns ehrt. It's a huge mistake. Das ist ein großer Fehler. God is kind. Gott ist freundlich. Even to the unthankful and the evil. Sogar gegenüber den Undankbaren und den Bösen. In Luke chapter 6, verse 35. In Lukas 6, Vers 35. God is kind to 9 lepers who would never come back and thank him. Gott ist freundlich gegenüber 9 Leprakranken, die nie zurückkommen würden und ihm für die Heilung danken. God was kind to an unbelieving generation. Gott war freundlich gegenüber einer ungläubigen Generation in the wilderness. In der Wildnis. Even the generation that rejected Jesus. Sogar die Generation, die Jesus abgelehnt hat and crucified him. Und ihn gekreuzigt hat. God waited 40 years to judge them. Gott hat 40 Jahre noch gewartet, um sie zu richten. He was kind to them. Er war freundlich ihnen gegenüber. So this is a huge mistake when we think. Und das ist ein sehr großer Fehler, wenn wir denken, that God loves us, dass Gott uns liebt, because we're good. Weil wir gut sind. Or we conclude that I must have done something good because I'm blessed. Oder wir schließen, ich muss gut sein, weil Gott mich ja segnet. Or I must have done something bad because I'm not blessed. Oder ich habe etwas Schlimmes getan, weil Gott mich nicht segnet. I mean, this person just came to the church, they're not really even walking with God. Diese Person kam in die Gemeinde, sie geht nicht wirklich mit Gott. Their life is not even in order. Sie haben ihr Leben nicht in Ordnung gebracht. And they found a wonderful husband. Aber die hat einen wunderbaren Ehemann bekommen. I have been walking with God 25 years. Und ich gehe mit Gott schon seit 25 Jahren. Where's my husband? Wo ist mein Ehemann? And our conclusion is. Und meine Schlussfolgerung ist, I've done something wrong. Ich habe irgendwas falsch gemacht. They've done something right. Und die haben irgendwas richtig gemacht. We interpret the kindness of God. Wir interpretieren die Freundlichkeit Gottes as a reward for goodness. Als Belohnung für Güte. It's not. Und das ist God es nicht. God is kind to everyone. Gott ist freundlich allen gegenüber. To everyone. God is and his kindness. Und seine Freundlichkeit. In Romans chapter 2 leads us to repentance. In Römer 2 führt sie uns zur Buße, zur Umkehr. But God does not honor everyone. Aber Gott ehrt nicht alle. God only honors those who honor him. Gott ehrt nur die, die ihn ehren. In Revelation chapter 3 verse 8. In Offenbarung 3 Vers 8. The church of Philadelphia honored Jesus. Hat die Gemeinde von Philadelphia Jesus geehrt. And he said, because you've done this. Und er sagt, weil du das getan hast. I will open a door for you that no one can close. Werde ich für euch eine Türe öffnen, die niemand schließen kann. I'm going to do something for you that is so unbelievable. Ich werde für euch etwas machen, das so unglaublich ist. Because I honor those who honor me. Weil ich die ehre, die mich ehren. Now, we said last week. Wir haben letzte Woche gesagt. You can start a series of decisions. Du kannst eine ganze Serie von Entscheidungen beginnen. To really, really mess your life up. Um wirklich dein Leben durcheinander zu bringen. And there's people who we've known who are doing that right now. Und es gibt Menschen, von denen wir wissen, dass sie das genau machen. People in every church. Menschen in jeder Gemeinde. Make a decision at some point. Treffe eine Entscheidung zu irgendeinem Punkt. To go away, to go in a direction. Wegzugehen oder in eine Richtung zu gehen. That is self-destructive. Die selbstzerstörerisch ist. We mentioned last week. I know I baptized the guy. In the Danube about, letzte Woche habe ich euch erzählt von einem Mann, den ich vor 26 Jahren in der Donau getauft habe. Und dann ging er nach Amerika. And I was wondering, all these years, how's he doing? Und ich habe mich all die Jahre gefragt, wie es ihm wohl geht. Ich habe mich immer gefragt, wie geht es dem wohl? We were friends while he was here. Wir waren Freunde, wie er da war. He was a refugee. Er war ein Flüchtling. I helped him, ich habe ihm geholfen. Food, gave him rides. Mit Essen, ich habe ihn herumgefahren, ich habe ihn getauft, wir haben Gemeinschaft gehabt, ich habe ihm die von der Bibel erzählt und gelehrt. Well, he got in contact with me just recently. Und unlängst ist er mit mir wieder in Kontakt getreten. And I said, how you doing? Und ich habe ihn gefragt, wie geht's dir? He said, I just got out of prison. Er hat gesagt, ich bin gerade aus dem Gefängnis entlassen worden. They put me in prison for 30 years. Sie haben mich für 30 Jahre ins Gefängnis gesperrt. I went to America, got in trouble. Ich bin nach Amerika gegangen, ich habe Probleme bekommen. I went to prison for 30 years. Und ich war jetzt im Gefängnis für 30 Jahre. And you know what? Und wisst ihr was? God was there. Gott war da. You can screw your life up so bad. Du kannst wirklich dein Leben so durcheinander bringen. And God's kindness will never change toward you. Und Gottes Freundlichkeit wird sich dir gegenüber niemals ändern. He will be there. Er wird dort you sein. Can dig a hole in the deepest part of hell. Du kannst wirklich ein Loch graben in den tiefsten Tiefen der Hölle. And he told me, that prison was hell on earth. Und der hat mir dann gesagt, eben dieses Gefängnis war wirklich die Hölle auf Erden. But God was there. Aber Gott war da. God was waiting for him. Gott hat auf ihn gewartet. And you know what happened? Und wisst ihr, was passiert ist? It changed his life. Es hat sein Leben verändert. Today he's an evangelist. Heute ist er Evangelist. And by the grace of God, he got out of prison 14 years earlier. Und durch die Gnade Gottes ist er 14 Jahre vorher aus dem Gefängnis entlassen worden. Only in prison for 16 years. Und deswegen war er nur 16 Jahre im Gefängnis. We can mess our life up. Wir können unser Leben so durcheinander bringen, zu Schwierigkeiten bringen. God will love me the same. Gott liebt mich immer noch gleich. His kindness will be the same. Seine Freundlichkeit wird noch dieselbe sein. And here's the point. Und da kommt der Punkt. Give God a little bit. Gib Gott ein bisschen of authenticity. Von deiner Authentizität. God will take you a long way. Und Gott wird dich einen weiten Weg führen. Der Grund, warum Menschen nicht ihren Weg zu Gott zurückfinden or they never find God, oder Gott niemals finden, because they give him nothing. Weil sie ihm nichts geben. Nothing. Nichts. I've seen enough situations between people, ich habe genug Situationen zwischen Menschen mitverfolgt, Konflikte, die ich mitverfolgt habe, Konflikte, zu denen ich dazugerufen wurde. And I've sat with people, ich habe mich zusammengesetzt mit den Menschen try to arbitrate something, und habe probiert, etwas auszuhandeln and there's nothing. Und zu vermitteln, und da war nichts. There's no repentance. Das ist keine Umkehr. There's not even an I'm sorry. Das ist keine Entschuldigung. Not even I'm so- nicht einmal, es tut mir leid. Not even I'm sorry, it happened. Nicht einmal, nothing. Es tut mir leid, dass das passiert ist. Nothing. Gar nichts. Nothing. Gar nichts. And God can't work. Und Gott kann da nicht arbeiten. With nothing. Mit nichts. But give him something. Aber gib ihm etwas. God will take a little bit. Und Gott wird eine Kleinigkeit of nehmen. Some kind of authenticity of the heart. Von einer Art der Authentizität des Herzens. And he will take you a long way. Und er bringt dich einen weiten Weg. Now the story in 2 Kings chapter 20, 21. Da gibt es eine Geschichte in 2. König, Kapitel 21, about the worst king in the history of Israel. Über den schlimmsten König in der ganzen Geschichte Israels. This guy also lived 55 years. Und dieser Mann hat 55 Jahre gelebt. I mean, if I was God, I would have arranged his death after 3. Also wenn ich Gott gewesen wäre, ich hätte das irgendwie arrangiert, dass er nach 3 Jahren stirbt. Or 6 months. Oder 6 Monate. He was the worst king in the history of Israel. Er war der schlimmste König in der Geschichte Israels. And on top of everything, und noch darüber hinaus, God was kind enough to let him live 55 years. Hat Gott es zugelassen, dass er da 55 Jahre lang regiert und lebt. Which he could have interpreted as, was er vielleicht interpretieren hätte können, I must be okay. Also ich muss irgendwie okay sein. Well, he did the most unimaginable things. You can read it yourself. Also er hat wirklich diese unvorstellbarsten Dinge getan und ihr könnt es selber nachlesen. He made altars. Er hat Altare gebaut. And had images. Und hat so Bildnisse gebaut. Parts of bodies. So von Sexualorganen. Something similar to hardcore pornography. Also so ähnlich wie diese Hardcore-Pornografie. And he put them in places where God was to be honored. Und er hat es an Plätze hingegeben, wo man normalerweise Gott ehren sollte. He put it right in the temple. Direkt in den Tempel. Solomon. Von Solomon. Right in the temple. Direkt in den Tempel. It said that he led Israel into more perversion. Es steht geschrieben, dass er Israel in eine größere Perversion geführt hat, als die Nationen, die vor Israel in dem Land gelebt haben. And God was so, he was so grossed and so, so angry at the filth in Canaan. Und Gott war so angewidert von diesem ganzen Dreck in Kanaan. It was seances. Da gab es Seancen. Talking to the dead. Da wurden zu Geister beschwört und ihnen gesprochen. Every form of witchcraft. Alle möglichen Hexerei, Zauberei. Every form of sexual perversion. Alle möglichen Formen von sexueller Perversion. Including with animals. Every form. Auch mit Tieren mit eingeschlossen, also in jeder Form. And God said he vomited these people out of the land. Und Gott hat gesagt, ich speie diese Menschen aus dem Land. And he gave it to Israel. dann, dass es Israel geben würde. And he brought Israel into the land. Und er hat Israel in dieses Land geführt. And this king und dieser König led Israel into what was worse than those people. Hat Israel in eine Situation hineingeführt, die noch schlimmer war als die Völker vor Israel. And he lived 55 years. Und er regierte 55 Jahre. And God warned him. Und Gott hat ihn gewarnt. And said, "Stop! I'm going to do something." Und hat gesagt, hör auf, ich mache etwas. And they ignored God. Und sie haben Gott ignoriert. And then God brought the Assyrians. Und dann hat Gott die Assyrer gebracht. And it says this. Und dort heißt es. In 2 Chronicles chapter 33. In 2. Chronik Kapitel 33. Verse 10. It's not on there. Vers 10. And the Lord spoke to Manasseh. Und der Herr sprach zu Manasseh. That was the king. He spoke to Manasseh. Das war dieser König. Er sprach zu Manasseh. And to his people. Und zu seinem Volk. But they ignored all his warnings. Aber sie haben all seine Warnungen ignoriert. So the Lord sent the commanders of the Assyrian armies. Deswegen hat der Herr die Anführer der assyrischen Armee geschickt. And they took Manasseh prisoner. Und sie nahmen Manasseh mit als Gefangenen. And they put a ring in his nose. Und sie haben einen Ring durch seine Nase gebohrt. And bound him in chains. Und haben ihn in Ketten gelegt. And they led him to Babylon. Und haben ihn nach Babylon geführt. Which is like 700 kilometer walk. Das ist ein Marsch von 700 Kilometern. With a ring in your nose. Mit einem Ring in deiner Nase. And being led by a soldier. Und geführt von einem Soldaten. Like you were a donkey. So als ob du ein Esel wärst. Or you were an oxen. Oder wie ein Ochse. Could you imagine walking with chains on your feet and on your hands? Kannst du dir vorstellen, wenn du da mit Ketten gefesselt an den Händen und an den Füßen gehen musst? With some Assyrian soldier who's got your nose with a ring. Von einem, geführt von einem assyrischen Soldaten, der dich da irgendwie festhält an diesem Ring durch deine Nase. From your nose. Und da hängt diese Kette weg von deiner Nase. And you're walking 700 kilometers to prison. Und du marschierst 700 Kilometer weit in dein Gefängnis. But listen what happens. Aber hör zu, was dann passiert ist. And it says this. And while he was in deep distress, und als er da also in Schwierigkeiten war, Manasseh sought the Lord his God. Hat Manasseh seinen Herrn und Gott gesucht. Are you kidding me? Machst du Scherze? Are you, this guy is now seeking God. Dieser Mann sucht jetzt Gott. And sincerely humbled himself. Und hat sich ernsthaft gedemütigt. Before God. Vor Gott. And when he prayed, und als er gebetet hat, God listened, hat Gott zugehört. And was touched. Und war berührt durch seine Anfrage. It's not even possible, is it? Das scheint unmöglich zu sein. How could someone be so unbelievably evil? Wie kann jemand, der so unglaublich böse ist, and then suddenly humble themselves before God. Sich plötzlich vor Gott demütigen? And God und Gott was touched. War bewegt. God didn't ignore him. Gott hat ihn nicht ignoriert. He was touched. Er war berührt. And you know what the Lord did? Und wisst ihr, was Gott gemacht hat? He got him out of prison. Er hat ihn aus dem Gefängnis befreit. And took him back. Und hat ihn zurückgeführt. And made him king again. Und hat ihn nochmal zum König gemacht. Are you kidding me? Machst du Scherze? Would I have done that? Hätte ich das gemacht? No. Nein. I would have let him rot in prison. Ich hätte ihn im Gefängnis verrotten lassen. He messed up Israel so bad. Er hat Israel so schlimm verunstaltet. That they never changed. Dass sie sich niemals geändert haben. Even when he came back as king. Selbst als er zurückkam als König. I was wrong. Und gesagt hat, ich lag falsch. And he tore down all the altars to demons that he made. Und hat all diese Altäre für Dämonen, die er gemacht hatte, niedergerissen. He removed everything. Er hat alles entfernt. He tried to change the nation. Er hat probiert, die Nation zu verändern. God is alive. Gott lebt. God is real. Gott ist wahrhaftig. He brought me back. Er hat mich zurückgeführt. He's merciful. Er ist barmherzig. They didn't change. Aber sie haben sich nicht geändert. Even his grandson Josiah. Sogar sein Enkel Jesaja. It says that there was no king like Josiah. Da heißt es, es gab keinen König wie Josia. Who turned to the Lord so strongly. Der sich so stark zum Herrn bewegt hat. And removed every kind of idol in the land. Und jede Götze aus dem ganzen Land entfernt hat. But even then. Aber selbst dann. God still had to bring the Babylonians and judge the nation. Hat Gott die Babylonier bringen müssen, um das Land zu richten. Because of what Manasseh did. Wegen dem, was Manasseh getan All hat. Because of what Manasseh did. Wegen dem, was Manasseh gemacht And hat. Yet, und doch God brought him back as king. Hat Gott ihn zurückgeführt als König. God's ways are higher than our ways. Gottes Wege sind größer oder höher als unsere God Wege. God doesn't even think like us. Gott denkt nicht mal so wie wir. Who is this God? Wer ist dieser Who Gott? Is so kind? Wer ist so freundlich? And then it says, when he came back as king, als er zurückkam als König, he realized, hat er erkannt, that the Lord is God. Dass der Herr Gott ist. It wasn't when he was in the prison with the ring in his nose. Es ist nicht passiert, als er im Gefängnis saß mit diesem Ring in seiner Nase. It was when he got back. Es war, als er zurückkam. He realized. Hat er erkannt. Oh my goodness. Meine Güte. What's the principle? Was ist hier das Prinzip? Romans 2:4. Römer 2:4. It's his kindness. Seine Freundlichkeit. That brings us. Die führt uns. To repentance. Zur Umkehr. It's his kindness. Seine Freundlichkeit. We can start a series of decisions. Wir können eine Serie von Entscheidungen beginnen. Ruin our life. Das unser Leben ruiniert. And God is there. Und Gott wird da sein. King David. König David. Should have been in the battle. Also hat jemanden in den Schlacht. He should have been in the battle. Er hätte bei der Schlacht sein sollen. But he stayed home. Aber er blieb zu Hause. Why? Warum? Entitlement. Er war Entitlement. I'm entitled to this. Also, I deserve this. Er hat es verdient, ja. I deserve this. Er hat es verdient. You know how many battles Steht ihm I've, zu. I've won. Weißt du, wie viele Schlachten ich schon gewonnen habe? I killed Goliath. You know how many battles I've won. Ich habe Goliath getötet. Wie viele Schlachten ich gewonnen habe? I don't need to go. Ich muss nicht mehr gehen. It says when kings went into battle, David stayed home. Und das heißt, als sie in die Schlacht zogen, blieb David zu Hause. He's on the palace, has nothing to do. Er war in seinem Palast, er hatte nichts Looks zu tun. Down, sees a beautiful woman. Er blickt hinab und sieht eine wunderschöne Frau. He's bored. Er ist langweilig. She's gorgeous. Sie ist wunderschön. He sends for her. Er sendet nach ihr. They say, that's Uriah's wife. Sie sagen zu ihm, das ist Urias Frau. That's one of your friends. Das ist einer deiner Freunde. That's one of your mighty men. Das ist einer deiner mächtigen Männer. Oh, really? Wirklich. Well, bring her to me. Aber führ sie trotzdem zu he mir. He sleeps with her. He has commits adultery with her. Also er begeht Ehebruch mit ihr. Like nothing's gonna happen. So als ob nichts passieren könnte. He makes one bad decision. Er trifft eine schlechte Entscheidung. Then it leads to another. Und die führt zu einer weiteren. He brings Uriah. He finds out she's pregnant. Er findet heraus, dass sie schwanger ist. Are you kidding me? Machst du Scherze? I'm pregnant. Du bist schwanger. You got me pregnant. Du hast mich schwanger gemacht. He brings Uriah back. Er bringt Uriah zurück. Tries to get Uriah to sleep with her. Und versucht Uriah dahin zu führen, dass er mit seiner Frau schläft. But Uriah is such an awesome soldier. Aber Uriah ist so ein außergewöhnlicher Soldat. He says, he slept at the doorstep. Es heißt, dass er an der Türschwelle geschlafen hat. Uriah, go enjoy your wife. Uriah, geh zu deiner Frau. Freu dich an ihr. Get her pregnant or something, you know? Mach sie schwanger oder so. He says, as the Lord lives. Und er sagt, nein, so wahr der Herr lebt. My soldiers are in battle. Meine Soldaten sind in der Schlacht. How shall I do this thing? Wie soll ich das dann tun? When the ark of God is intense and the Lord's army is intense. Wenn die Bundeslade in einem Zelt lebt und auch die Armee Israels in Zelten lebt. God forbid. Gott verbiete das. I would enjoy my wife. Dass ich Freude an meiner Frau jetzt haben werde. So David gets him drunk. Deswegen macht David ihn betrunken. Gets him drunk. Er sends macht ihn betrunken. Home. Sendet ihn nach Hause. But even in his drunkenness, he's still faithful. Aber selbst in seiner Trunkenheit ist er immer noch treu. No. Nein. Not while the ark of God is intense. Nicht solange die Arche, Bundeslade in Zelten lebt. No. Nein. No, no, no, no. Nein, nein, nein. I am faithful to God. Ich bin Gott treu. And I'm very tired. Und ich bin sehr müde. They said David, he was drunk, but he didn't sleep with his wife. Und sie haben David berichtet, hey, er war betrunken, aber trotzdem nicht mit seiner Frau geschlafen. Then David writes a letter. Und deswegen schreibt David einen Brief. Puts it in the hand of Uriah. Gibt ihn in die Hand des Uriah. And sends it back to the battle. Und sendet ihn zurück zu der Schlacht. Give this to Joab. Und er sagt ihm, gib das Joab. He gets back. Er geht zurück. Joab opens the note. Und Joab öffnet diese Nachrichtnotiz. It says, put Uriah in the strongest battle. Und dort steht geschrieben, setze Uriah in die Schlacht, wo es am schlimmsten zugeht. And kill him. Und lass ihn dort sterben. Wow. Unbelievable. David gets himself into hell. Unglaublich. David bringt sich selbst in die Hölle. The worst situation. Die allerschlimmste Situation. And you know what? Und wisst ihr was? Then he Uriah is killed. Uriah wird getötet. He's happy. Und er freut sich darüber. Joab says, Joab sagt, give this note, go tell David that we've lost soldiers in the battle. Er sagt, sagt David, dass wir Soldaten in der Schlacht verloren haben. And David will be angry. Und David wird zornig sein. But when he gets angry, tell him, aber wenn er zornig wird, sagt ihm, that Uriah is also dead. Dass Uriah auch gestorben ist. Then he won't be angry. Dann wird er nicht mehr zornig sein. What is happening to David? Was ist mit David geschehen? He is going down, down, down, down, er ging down, immer weiter hinab und down, hinab und hinab. Down. And then he takes Bathsheba as his wife. Und dann hat er die Bathsheba zu seiner Frau gemacht. Then Nathan comes. Dann kommt Nathan. David. Und sagt David, I gotta tell you a story. Ich muss dir eine Geschichte erzählen. This just happened. Die ist gerade eben erst passiert. This guy in our kingdom, he's a poor man. Da gibt es einen Mann in unserem Königreich, der ist richtig arm. Then there's a rich man. Und dann gibt es einen Reichen. The poor man had one lamb. Und dieser Arme, der hatte ein Lamm. The rich man had many lambs. Und der Reiche hatte viele Lämmer. And the poor man really, really, really loved this lamb. Und der arme Mann hat dieses Lamm wirklich, wirklich geliebt. I mean, he gave it a name. Er hat es sogar einen Namen gegeben. I mean, it was like family. Es war wie eine Familie für ihn. I mean, it slept on his bed. Es hat auf seinem Bett geschlafen. And this guy who's got thousands of lambs. Und dieser Mann, der tausende von Lämmern hatte. Took that one lamb. Hat dieses eine kleine Lamm genommen. Killed him. Und es getötet. And ate it. Und hat es gegessen. David was, it says he was so mad. Und David war wirklich zornig. Who would do such a thing? Und hat geschrien, wer würde so etwas tun? He will give him four lambs. Er muss ihm vier Lämmer geben. And the man deserves to die. Und der Mann verdient den Tod. And Nathan says, und Nathan sagt, that's you. Das bist du. You're the man. Du bist dieser Mann. You did that. Du hast das getan. God gave you this, he made you king. Gott hat dich zum König gemacht. He gave you all these blessings. Er hat dir all diese Segnungen gegeben. If it had not been enough, he would have given you even more. Und wenn das nicht genug gewesen wäre, hätte Gott dir noch mehr gegeben. But what you have done, aber was du getan hast, is evil, ist böse. And you have dishonored the Lord. Und du hast den Herrn entehrt. You've dishonored him. Du hast ihn entehrt. And the Lord says this. Und der Herr sagt because folgendes. You've dishonored him. Weil du ihn entehrt hast. It didn't even say because of the adultery. Er hat nicht gesagt wegen dem Ehebruch. It said because you killed Uriah and took Bathsheba as your wife. Er sagte, weil du Uriah getötet hast und Bathsheba zu deiner Frau genommen hast. I will bring conflict into your family. Werde ich Konflikte in deine Familie führen. I will bring the sword into your family. Und ich werde das Schwert in deine Familie führen. Because you have dishonored me. Weil du mich entehrt hast. Now here's the point. We'll close. Und da kommt der Punkt und damit schließen wir ab. When we sin, wenn wir sündigen, it grieves God. Dann betrübt das Gott. It says in Ephesians, do not grieve the Holy Spirit. Das heißt in Epheser, betrübe nicht den Heiligen Geist. It grieves God. Und es betrübt Gott. But aber when we defend our sin, wenn wir unsere Sünde beginnen zu verteidigen, we dishonor God, entehren wir Gott to the highest degree, zum höchsten Maß. When we sin, wenn wir sündigen, it grieves God, dann betrübt das Gott. Sin is dangerous because it can lead to a series of sin. Sünde ist immer gefährlich, weil es kann zu einer ganzen Reihe von Sünden führen. David could have confessed the adultery. David hätte diesen Ehebruch bekennen können. He could have told Uriah, ask for forgiveness. Er hätte es Uriah erzählen können und um Vergebung bitten können. Und Gott hätte das geehrt. Some consequences. Es hätte irgendwelche Konsequenzen gegeben. But David, aber David dishonors God, entehrt Gott, by not confessing. Indem er es nicht bekennt. And here's the point. Und da kommt der Punkt. God will work with anything. Gott wird mit allem arbeiten. We can find ourselves in the worst places. Wir können uns selbst in den schlimmsten Orten wiederfinden. When you turn to God, God says, "Okay, let's start." Wenn du dich zu Gott bekennst, dann wird er sagen, Gott sagen, okay, starten wir nochmal. From this point on. Von diesem Moment an. Let's start a new life. Fangen wir ein neues Leben an. Okay. Okay. This is the situation you have. Das ist die Situation, die du hast. Let's go. I am with you. I've never left you. Ich werde bei dir sein. Ich habe dich niemals verlassen. Walk with me, begin to honor me, and we will take off. Geh mit mir, ehre mich, und wir schreiten voran. But David didn't do that. Aber David hat das nicht getan. And many people don't do that. Und viele Menschen machen das nicht. Because they misunderstand the kindness of God. Weil sie missverstehen die Freundlichkeit Gottes. If I think, watch this. Wenn ich denke, passt if auf. I think that God is kind to me when I'm good. Wenn ich glaube, dass Gott mir gegenüber gut ist, weil ich gut bin. I'm not going to admit that I'm bad. Dann werde ich nicht zugeben, dass ich schlecht see that? Bin. You see the deception? Versteht ihr diese Beirrung? Täuschung. Wenn ich denke, dass Gott gegenüber mir freundlich ist, weil ich gut bin. My aunt gave me part of her inheritance. Wow, meine Tante hat mir einen Teil des Erbes vermacht. Wow, I'm rich. Jetzt bin ich reich. I can buy a car. Jetzt kann ich mir ein Auto kaufen. I can buy a house. Ich kann Yay. Mir ein Haus kaufen. Yay. I'm blessed. Ich bin gesegnet. God has been kind to me. Gott war freundlich mir gegenüber. I knew I was doing something good. Ich wusste, dass ich irgendwas gut mache. It must have been my quiet time. Es muss meine stille Zeit sein. It must have been my going to church once a month. Oder dass ich einmal im Monat in die Gemeinde gehe. It must have been that I was in the Sunday school once a year. Oder dass ich einmal im Jahr in der Sonntagsschule war. Maybe it was that I told my boss that Jesus loves him one time. Oder vielleicht, wie ich einmal meinem Chef gesagt habe, dass Jesus ihn liebt. God, thank you for your kindness. Danke Gott für deine Freundlichkeit. I'm not sure what I did good, but thank you. Ich bin mir nicht sicher, was ich Gutes getan habe, aber danke, danke. That's how we are. Und so sind wir. We think something good happens. Wir denken, wenn etwas Gutes passiert. Wow, God is blessing me. He's pleased. Wow, Gott ist zufrieden mit God's mir. Honoring me. Gott ehrt mich. Wow. But that stuff happens all the time. Aber das passiert die ganze People Zeit. People get inheritances all the time, all over the world. Menschen erben überall auf der ganzen Good Welt. Good things immer happen wieder. To bad people all the time. Und gute Everywhere. Dinge geschehen auch schlechten Menschen überall. It's no indication that God is honoring me. Das ist keine, also es bedeutet nicht, dass Gott mich ehrt. If I interpret the kindness of God as a reward, wenn ich die Freundlichkeit Gottes als Belohnung interpretiere, then when I do something bad. Dann, wenn ich dann etwas Schlechtes mache, I'm not honest. Dann bin ich nicht ehrlich. And that's where I dishonor God to the maximum. Und das ist dann die Situation, wo ich Gott am meisten entehre. It's the worst way we can dishonor God. Das ist die schlimmste Art und Weise, wie wir Gott entehren. David just lived on like nothing had happened. David hat so weitergelebt, als ob nichts passiert wäre. Hey, doing, Bathsheba? Hey, wie geht's dir, Bathsheba? Can I throw this picture away of Uriah? Oh yeah, we don't need that anymore. Das Bild von Uriah können wir wegwerfen, das brauchen wir nicht mehr. Are those Uriah's clothes? Can we throw them away? Ist Urias Gewand, können wir das wegwerfen? Can you take these clothes from Uriah and just throw them away? Kannst du bitte das ganze Gewand von Uriah nehmen und Shall wegwerfen? Shall we have a cup of tea this morning, Sollen wir heute dear? Morgen Tee trinken, oh, meine yes, Liebe? It's wonderful. Es ist wunderschön, ich liebe dich. He just went on like nothing had happened. Und er hat so weitergemacht, als ob nichts passiert wäre. And when Nathan made it so clear, und als Nathan es ihm so klar vor Augen geführt hat, who could be such a person as this? Und hat er gesagt, wer könnte so eine Person sein? He should die. Er soll sterben. It's you. Das bist du. You have dishonored God. Du hast Gott entehrt. You covered your sin. Du hast deine Sünde bedeckt. It was bad enough, the adultery. Der Ehebruch war schon schlimm genug. But you killed her husband. Aber du hast ihren Ehemann getötet. And then you took her as your wife. Und dann hast du sie zu deiner Frau gemacht. What are you thinking? Was denkst du dir dabei? The greatest way we can honor God. Die größte Art und Weise, wie wir Gott ehren können. Number one, put your faith in Jesus. Nummer eins, setze deinen Glauben in Jesus. Number one, number two, Nummer zwei, be honest sei ehrlich about your sin. Wegen deiner Sünde. And don't think that because he's kind, you have none. Und denke nicht, dass nur weil er freundlich ist, dass du nicht sündigst. Don't think that because you're a virgin in his eyes, denke nicht, weil du eine Jungfrau bist in seinen Augen, that he's gonna honor you. Dass er dich deswegen ehrt. Because there's some form of blessing in your life. Weil es irgendeine Art von Segen in deinem Leben gibt. And I'll close with this. Und ich schließe mit folgendem ab. I was counseling a couple. Ich habe da Seelsorge betrieben bei einem Ehepaar in another country. In einem anderen Land, in einer anderen Gemeinde. And they were having this huge fight. Und sie haben diesen schlimmen Streit gehabt. And she was accusing him. Und sie hat ihn angeklagt. Of looking at women. Dass er andere Frauen anschaut. And I said, Do you do that? Machst du das? He says, no. Nein. No. We were at a restaurant together. Wir waren gemeinsam im Restaurant. After the restaurant, they had a big fight. Und nachdem wir dort gegessen haben, hatten sie diesen Riesenkrach. I said, what's the problem? Ich habe gesagt, was ist das She Problem? Said, I was looking at the waitress. Also sie behauptet, ich habe der Kellnerin nachgeschaut. I said, it's impossible. I was looking in your eyes the whole time. Ich habe gesagt, das stimmt nicht. Ich habe dir die ganze Zeit in die Augen gesehen, wie wir geredet haben. It was impossible. We were eye to eye the whole time. I would have seen it. Ich habe gesagt, das ist unmöglich. Wir sind die ganze Zeit Auge in Auge gesessen. Ich hätte es gesehen. Und ihre Antwort war folgende. Watch this. Passt auf. I can't be wrong. Ich kann nicht falsch liegen. I led someone to Jesus this week. Ich habe diese Woche jemanden zu Jesus geführt. What? Wie bitte? God used me Gott hat mich verwendet, to lead someone to Jesus. Um jemanden zu Jesus zu führen. How can I be wrong? Wie kann ich dann falsch liegen? If God would use me in such a way. Wenn Gott mich auf diese Art verwenden würde. What? Was? What are you thinking? Was denkst du dir? Because God uses you in a blessed way. Gott verwendet dich auf eine gesegnete Art und Weise. Everything else you do is right. Und deswegen ist alles andere, was du machst, richtig. You see how strange it can get? Seht ihr, wie merkwürdig das Ganze werden kann? Here's the point. Und hier kommt der Punkt. God honors those who honor him. Gott ehrt die, die ihn ehren. The greatest way you're going to honor God, die größte Art und Weise, wie du Gott ehren kannst, is not by being perfect. Ist nicht, dass du vollkommen bist. It's not even by trying to be perfect. Nicht einmal dadurch, dass du versuchst, vollkommen zu sein. It's by being quick to confess. Es ist darin, dass du schnell dabei bist, zu bekennen. God. Gott. Peter said, Lord, get away from me. I am so sinful. Jesus hat zu Petrus gesagt, geh weg von mir und ich bin genauso sündig. Peter, cast your net on the other side. Petrus, wirf dein Netz auf die andere Seite. Go out. He says, go out and geh hinaus. Go out and throw your nets out. Geh hinaus und wirf dein Netz nochmal aus. Carpenter. Diese Tischler. Okay, boys, let's do it. Okay, Jungs, machen wir das. Whoa! They almost sink. Sie versinken fast. Peter comes back. Petrus kommt zurück. Depart from me. Weiche von mir. I'm sinful. Ich bin sündig. But you're honest. Aber du bist ehrlich. You're my man. Du bist mein Mann. Bingo. That Bingo. Was it. Das war's. God didn't even care about all that other stuff. Gott hat sich nicht einmal darum gekümmert, um das He ganze was andere Zeug. Focused on the authenticity. Er hat auf die Authentizität geschaut. Let's pray. Lasst uns beten. Father in heaven. Vater im Himmel. Maybe there's somebody here this morning. Vielleicht ist heute Morgen jemand hier. You've not been real with God. Du bist nicht echt mit Gott. Pray with me. Bete mit Simple mir. Prayer. Ein ganz einfaches Gebet. God in heaven. Gott im Himmel. Can you say these words? Kannst du diese Worte sagen? God in heaven. Gott im Himmel. Speak to my heart. Open my heart. Öffne mein Herz. Give me understanding. Gib mir Verständnis. I want to understand how much you love me. Ich möchte verstehen, wie sehr du mich liebst. That your kindness. Dass deine Freundlichkeit. You're kind to me. Du bist freundlich mir gegenüber. Because you want a relationship with me. Weil du eine Beziehung mit mir haben willst. Say God. Sag Gott. Forgive me. Gott, vergib mir. My sin. Vergib mir meine Sünden. Come into my life. Komm in mein Leben. Through Jesus, your Son. Durch Jesus, deinen Sohn. God, forgive me. Gott, vergib mir. Cleanse me. Reinige mich. Of my sin. Von meiner Sünde. Through Jesus, your Son. Durch Jesus, deinen Sohn. And for the church this morning. Und für die Gemeinde heute Morgen. God loves us. Gott liebt uns. He is for us. Er ist für uns. No matter where you are in your life. Egal, wo du stehst in deinem Leben. You can make one decision. Du kannst eine Entscheidung treffen. And God will put all of heaven behind you. Und Gott wird den ganzen Himmel hinter dich stellen. He will work with anything. Er wird mit allem arbeiten. Let's pray. Lasst uns beten. Father, I've been far away from you. Vater, ich bin weit weg von dir. I've sinned. Ich habe gesündigt. I've lived selfishly. Ich habe selbstsüchtig gelebt. I just want to repent. Und ich möchte Buße tun. I want to honor you. Ich möchte dich ehren. My life mein Leben is not honoring to you. Ist, also ehrt dich nicht. Help me. Hilf mir. Please, help Bitte. Father, I pray this morning Vater, ich bete diesen for Morgen every single person here. Für jede einzelne Person hier. we would hear from you. Dass wir von dir hören werden. Just like Wendy said. So wie Wendy gesagt hat. Speak to the depths of our heart. Sprich in die Tiefen unseres Herzens. In Jesus' name we pray. Das beten wir in Jesu Namen. Amen. Amen.